D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Was lötest du da gerade? Ich löte einen XT60-Stecker an ein ziemlich dickes Akkukabel. Das ist mein Bruder Kaspar Metz. Mein Name ist Moritz Metz und ich sage Hallo zu Eine Stunde Netz basteln. Wir erfüllen uns hier einen Traum. Seit wann ungefähr willst du das hier machen, was wir heute machen? Ich würde sagen, seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren wollen mein Bruder Kaspar und ich einen Quadrocopter bauen, so eine Drohne, so ein unbemanntes Fluggerät, was man per Fernsteuerung oder per GPS durch die Gegend fliegen lassen kann. Das ist eine eher neue Technik und seitdem es die gibt, wollen wir es machen. Und diesmal machen wir es endlich. Wir haben ja mehrere Kisten mit verschiedensten Zubehörteilen, die man für dieses Ding braucht. Und in dieser kommenden Stunde wollen wir den zusammenbauen. Erstmal müssen wir die Stromstecker an die Akkus laden. Wie es dann weitergeht, hört ihr gleich. Dann machen wir ein richtiges Unboxing. Bis gleich. Am Anfang eines jeden Bastelprojekts und jedes Hardwareprojekts steht das Unboxing. Das ist die traditionelle Auspacksituation. Hallo bei Eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend. Mein Name ist Moritz Metz und ich sitze in unserem Hümermobil, unserem Hüwagen von Eine Stunde Netzbasteln, in dem wir möglichst viele dieser Bastelsendungen aufzeichnen. Und dieses Mal ist in dem Hüwagen ein Flugzeug mit drin, in dieser Kiste. Aber erstmal möchte ich nochmal meinen Bruder Kaspar vorstellen. Hallo Kaspar. Hallo. Kaspar ist Programmierer und wir beide haben schon ziemlich viele verschiedene Dinge gebastelt unter dem Label Gebrüder Metz. Ja, schon einiges, ne? Also von servobetriebenen Pappkisten bis hin zu irgendwelchen lustigen Musikinstrumenten. Da ist meistens die Rollenverteilung so, dass ich derjenige bin, der schlau redet und Kaspar ist derjenige, der dann die wirkliche Checkung hat und die schweren Arbeiten macht und da es lötet, stimmt's? Ja, ich glaube, du kannst auch löten, oder? Ich kann auch löten, natürlich, aber du kannst eigentlich all diese ganzen Sachen noch ein bisschen besser, vor allem programmieren, das ist ja auch dein Beruf. Und wir haben in diesem Dorf, in dem wir viele Jahre aufgewachsen sind, immer verschiedene auch so Flugsachen gehabt, Drachensteigen und alles Mögliche. Und irgendwann dann, als wir schon in Berlin gelebt haben, da kam dann das auf mit den Quadrocoptern. Du hast mal bei einem Vortrag zugehört auf dem Chaos Communication Kongress vom Chaos Computer Club in Berlin vor 7, 8 Jahren. Da wurden solche Quadrocopter vorgestellt. Da hat einer eben so einen Quadrocopter mitgebracht und dann ist der halt in dieser riesigen Halle mit 1000 Leuten drin rumgeflogen und das war total flashig, also total wahnsinnig, wie genau das Ding geflogen ist und auch dann draußen, also den konnte man einfach in die Luft nageln, der ist dann da stehen geblieben und ich fand es sehr beeindruckend. Also nochmal, Quadrocopter, so einen, wie wir heute basteln wollen, das sind eben solche Kreuze mit 4 Propellern an den Seiten, gibt es dann auch noch mit 6 Propellern und mit 8 Propellern, dann tragen die noch mehr Last und die können dank verschiedener Sensoren total gut in der Luft stehen bleiben. Und warum ist das jetzt erst eine neue Innovation, also warum kam das erst vor 6, 8 Jahren raus, weil Modellflug gibt es ja schon sehr lang. Naja, also das hat vor allem mit den Motoren zu tun. Das sind ja solche sogenannten Brushless-Motoren. Also sehr moderne Motoren, die man mit Computern nur noch ansteuern kann. Also das sind 4 kleine Computer vor jedem Motor nochmal, die nur diesen Motor steuern. Und das muss halt sehr genau passieren. Und vorher war es einfach aus Gewichtsgründen nicht möglich. Und natürlich auch die Regelungssensorik. Also das sind, also im Prinzip, das ist wie so ein heutiges Smartphone mit ganz vielen Beschleunigungssensoren und Kompass und GPS und ganz viele solche Sachen. Und die waren halt vor 10 Jahren noch nicht bezahlbar. Das ist alles an Bord. Auch die ganzen Gleichgewichtssensoren sind wahrscheinlich vor 10 Jahren auch noch nicht so bezahlbar gewesen. Und deswegen hat sich in den letzten 8 Jahren eben so eine ziemlich große Internetszene um solche Quadrocopter, die Leute sagen meistens nicht Drohnen, weil das so militärisch klingt, um solche Quadrocopter gebildet. Auf jeden Fall haben wir lange im Netz rumrecherchiert und uns dann hierfür entschieden. Was ist das jetzt? Das ist jetzt ein von der Firma 3D Robotics aus den USA, ein DIY Quad Kit. Ne, also Bausatz, also das heißt ein Bausatz, wo man selber so einen Quadrocopter bauen kann. Das ist eine Firma, die sich auch aus wohl Enthusiasten so langsam gegründet hat und die sind halt immer größer geworden und das ist eigentlich ganz schön cool. Das war früher einfach so eine kleine Netz-Community von Leuten, die halt selber sowas programmieren und basteln wollten. Und jetzt ist eine Firma draus geworden und man kann sich da Sets bestellen und auch fertige Geräte. Und man muss natürlich dazu sagen, dass wir Gebrüder Metz uns nicht wirklich richtig expertenmäßig mit diesen Quadrocoptern auskennen, noch nicht, sondern dass wir auch jetzt einfach nur übers Netz gelernt haben. Also diesem Unboxing, was wir jetzt gleich machen, vorausgegangen ist eine wochenlange Recherche und ein Google-Doc, in das wir alle Teile reingeschrieben haben. Bist du jetzt zufrieden, was wir da haben? Schauen wir mal, ob es fliegt. Ich denke schon. Ja. Aber es war wirklich sehr viel Recherche nötig. Und also man findet alles im Netz, aber es ist halt auch sehr verteilt und man muss schon wissen, wo man guckt und sehr viel sich zusammensammeln und so wie das eben ist bei diesen Bastelprojekten im Netz. Ja. Wir haben auch bei 7 verschiedenen Shops bestellt und das kam dann in den letzten Wochen alles hier an bei unserer Mutter in Bayern. Bei der parken wir mit dem Wohnmobil auf dem Hof und jetzt geht's los mit dem Unboxing. Was haben wir denn? Das hier ist eine Plastiktüte, da sind lauter Kabel drin und Stecker. Ja, ich kann ja mal ein bisschen beschreiben. Kabel, Schrauben, Stecker, Kabelbinder, alles mögliche. Also so eine Zubehörtüte. Dann gucken wir gleich mal weiter. Das hier ist der Rahmen von dem Quadrocopter, also sozusagen das Gestell in der Mitte, wo dann die Motoren außen an solchen Auslegern befestigt werden, aber in der Mitte der ganze Flugcontroller, die Akkus, die Sensoren, eine HD-Kamera kann man hinmachen. Ja, das sind im Prinzip Platten, die man zusammenschrauben kann, auf der dann die ganze Elektronik befestigt wird und unten der Akku dran geschnallt. Das wird auch der erste Schritt sein. Jetzt gucken wir noch ein bisschen kurz weiter. Hier sind die Motorcontroller. Das sind solche Geräte, die eben die Motoren ansteuern. Ohne die wäre das nicht möglich. Genau, kleine Computer, die nur Motoren steuern. Da braucht man pro Motor einen. Richtig, dass die Simon Car Firmware haben, also ein bestimmtes Betriebssystem auf diesen Motorcontroller. Da sieht man schon, wie verrückt das Ganze ist. Dann sind hier so Aluprofile, also solche 4 aluquadratischen Rohre, die dann die Arme, die Außenarme des Quadrocopters bilden. Genau, das fühlt sich an wie Flugzeugteile. Super leicht, ne? Fest und wahnsinnig leicht. Dann das gleiche nochmal, 2 in schwarz, 2 in blau, 2 in schwarz, dass man die Flugrichtung erkennen kann. So, dann eine Antenne, oder 2 so kleine Antennen. Was ist das? Ja, das haben wir noch dazu bestellt, das ist ein Telemetrie-Kit. Dann können wir nämlich live am Computer unten sehen, was die Drohne gerade macht. Und dann kommen wir der Sache noch ein bisschen näher. Propeller in verschiedenen Größen, die auch verschiedene Richtungen haben. Dazu kommen wir später nochmal. Dann hier noch so Befestigungsschräubchen, wo man diese verschiedenen Ebenen zusammenbaut. Ein GPS, was empfangen kann, wo man ist. Und dann die Motoren. Die Motoren, ja, die sind natürlich sehr besonders. Sehr leicht und sehr, sehr stark. Das sind so schnapsglasgroße, schwarze Dinge. Und man muss sich halt vorstellen, 4 solche kleinen Motoren haben ungefähr so viel Leistung wie ein Staubsauger. Unglaublich. Also das ist hier so mal ganz grob ungefähr dieses Selbstbastelset für einen Quadrocopter und den werden mein Bruder Kaspar Metz und ich, Moritz Metz, heute bei einer Stunde Netz basteln, in der nächsten Stunde also zusammenbauen. Dazu braucht es natürlich einige Zeitsprünge, weil das Ganze dauert natürlich viel länger als eine Stunde. Deswegen machen wir jetzt eine kurze musikalische Pause und melden uns dann wieder vom Aufbau des Rahmens des Quadrocopters. Eine Stunde Netz basteln am Mittwochabend bei dir Radio Wissen, heute Quadrocopterbau. Wir haben ja schon ganz schön was geschafft bei diesem Bausatz, den wir aus Amerika bestellt haben. Mein Bruder Kaspar. Hallo. Und ich. Der Kaspar hat vor allem dann noch die Kabelsachen gemacht. Und zusammen haben wir erstmal die Motoren an diesen Aluprofilen, an diesen quadratischen, vielleicht 20, 30 Zentimeter langen Aludingern befestigt. Genau, es gibt ja 4 Arme sozusagen. Das sieht aus wie so ein Kreuz, aber nicht ganz. Sieht eher aus wie so ein X, dieser Quadrocopter. Der hat eine bisschen andere Aufbauform. Dadurch sieht man besser, was vorne und hinten ist. In der Mitte ist dann so eine Grundträgerplatine, an der du schon so Klettverschlüsse befestigt hast. Die sind dann später für die Akkus, oder? Richtig. Da soll der Akku dran geschnallt werden. Den will man ja auch schnell abbekommen. Ja. Und er soll wahrscheinlich auch nicht so viel mitvibrieren. Deswegen denke ich, dass Klettverschlüsse da praktikabel sind, ja. So, an den Enden sind die Motoren. Von den Motoren gehen dann durch diese Aluprofile die Kabel. Das sind 3 so dickere Kabel. Ein schwarzes, ein blaues und ein rotes. Und die musst du jetzt zusammenstecken, oder was ist da jetzt der Plan? Die schließe ich jetzt gerade an die Motorcontroller an. Da habe ich auch vorhin noch was gelötet. Die 4 Motorcontroller, diese Computer, die jeweils einen Motor steuern, habe ich an eine zentrale Verteilerplatine gelötet. Okay, die verteilt dann den Strom und aber auch die Anweisungen, was die Motoren machen sollen. Also da gehen halt pro Motor 3 Kabel weg. Für den von Strom? Von diesem Computer, für den Strom. Ne, das sind ja Drehstrommotoren, deswegen brauchen die 3 Kabel und nicht wie klassische Elektromotoren 2. Dann außerdem noch kleine Datenkabel, die gehen dann von den Motorcontrollern an diesen Verteiler. Wenn ihr euch nicht richtig vorstellen könnt, wie das aussieht, weil es ist ja echt ganz schön viel Kabelkram und Schrauben und so weiter, was wir hier liegen haben, dann guckt doch einfach auf deradiowissen.de und hangelt euch durch zu eine Stunde Netz. Da gibt es dann auch die Fotos und den Link zu den Fotos direkt, den gibt es auch bei Twitter. Netzbasteln heißen wir da. Könnt ihr uns auch gerne folgen und schreiben, vielleicht ein paar Tipps austauschen. So, was ist als nächstes dran? Du verbindest es hier miteinander, die hast du alle rangesteckt, die Dinger? Ja, und dann müssen wir die Kabel da irgendwie verteilen. Das ist ein ganz schöner Salat. Ja, dass der Kabelsalat nicht in die Propeller reinkommt. Ja, das wäre wahrscheinlich schlecht. Ich finde auch, dass viele Kabel zu lang sind. Da könnte man später mal optimieren und ein bisschen Gewicht sparen. Also sowas ist ja auch immer nur ein Startpunkt. Und erlaubt ja vielfältigste Weiterbastelmöglichkeiten. Ja, wir können auch verraten, wir haben noch ein anderes Gestell gekauft. Das liegt hier hinten im Wohnmobil beim Hochbett. Was ist der Unterschied von dem? Na, wir dachten, dass das mitgelieferte, in dem Set mitgelieferte Gestell zu schwer ist und haben deswegen noch ein zweites bestellt. Das war sehr günstig. Das ist deutlich leichter. Das, aber wir müssen mal sehen. Das kommt ja jedes Gramm an beim Fliegen, ne? Natürlich. Das hat auch hier wieder so Schrauben und auch solche Aluprofile und hat ein ziemlich großes Landegestell, mit dem man sauber landen soll. Aber naja, jetzt nehmen wir erstmal das mitgelieferte, wegen der Anleitung. Ja, und wir müssen auch mal sehen, das mitgelieferte ist stabiler, robuster und es geht auch viel um Vibrationen. Ne? Also das Ganze soll nicht zu stark vibrieren, weil dann die Sensoren nicht mehr hinterherkommen. Okay. Und auch eine Kamera würde dann Bilder verwackeln und alle möglichen schlechten Dinge würden passieren. Ja. Also, lass nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt hier dieses Gestell zusammengebaut, versuchen das möglichst stabil zu machen, wenn es mal abstürzt, dass es nicht kaputt geht, dass es aber auch nicht vibriert. Und jetzt kommen die Kabel in der Anleitung, jetzt kommen die Kabel ran und dann kommt die obere Platte drauf und dann muss man wahrscheinlich noch mehr verkabeln, die Elektronik draufsetzen. Und später dann noch den Mast für das GPS montieren, der ist nämlich, also die GPS-Antenne ist ja, so 10 cm entfernt vom Rest, damit die möglichst störungsfrei arbeitet. Störungsfrei, genau. Ja. Und wir haben auch noch einen Ultraschallsensor, der muss dann wahrscheinlich nach unten hingeschraubt werden. Mal gucken, ob das in der Anleitung steht. Die sieht aber auf jeden Fall ganz gut aus, diese Anleitung. Also ist kein. Ja, ist recht schick gemacht. Ja, wenn man hier so auf dem iPad durchscrollt. Trotzdem sollte man selbst auch mitdenken und hier und da kann man auch eine kleine Verbesserung finden. Okay, wir machen mal weiter. Du hast gerade die Kabel nicht richtig dran gesteckt, weil wir so viel reden. Ja, ich habe hier was vertauscht. Ja, das ist gar nicht so einfach, diese Motor-Controller-Kabel richtig an die Motoren anzuschließen. Das ich mache so lange, glaube ich, mal diese Standfüße, weil auch dieser Quadrocopter hat ja so spinnenartige Beine, auf denen er dann landet, dass er nicht dabei kaputt geht. Mal gucken, wie man die zusammenbaut. Mhm. Hoffentlich passt da noch eine Kamera drunter. Ja, wir wollen ja dann später damit auf der Wiese rumfliegen, Luftbilder machen und vielleicht auch so GPS-gesteuerte Autonomflüge machen, obwohl es eigentlich verboten ist. Das ist das große Ziel für diese eine Stunde Netzbasteln bei D-Radio Wissen. Machen wir natürlich nicht. Nee. Und mein Bruder Kaspar Metz und ich, wir haben fast die gleiche Stimme, senden hier gerade aus dem Hümermobil, in dem wir einen Quadrocopter zusammenbauen. Fotos davon auf dradiowissen.de. Nach der Musik geht's weiter. Wir machen einen kleinen Zeitsprung, weil das ist schon immer sehr viel Arbeit. Bis gleich. D-Radio Wissen, eine Stunde Netzbasteln, die Peter Lustig Bastelsendung mit Netzbasis heute Abend. Zum Thema Quadrocopter. Wir basteln einen ziemlich ansehnlichen, großen, tierähnlichen Hubschrauber, also so ein Quadrocopter, so eine Drohne mit Propellern. Die sind noch nicht montiert, aber fast alles andere ist jetzt schon passiert. Wir, das sind Moritz Metz, also ich und mein Bruder Kaspar Metz. Genau. Und wir sind jetzt schon seit 8 oder 9 Stunden dran, dieses Ding zusammenzuschrauben. Und jetzt sieht es echt schon ganz anders aus als vorher. Das, was da in dem Bausatz noch drin lag, ist jetzt alles miteinander verbaut. Wir sind jetzt hardwaremäßig eigentlich fertig, bis auf die Propeller. Ja, ich habe mir den ein bisschen kleiner vorgestellt sogar und vor allem auch leichter. Das muss man mal sehen, ob der so gut fliegen kann überhaupt mit dem vielen Gewicht. Aber der ist fast so groß wie ein Bierkasten, hat eben diese Aluprofile. Das ist so eine Art X. Vorne blau, hinten sind diese Profile schwarz. Dann hat er so Beine, die ich zusammengeschraubt habe. Die sind, das Ganze sieht aus wie ein ganz schön großes und ziemlich fieses Insekt irgendwie. Also ich hätte schon ein bisschen Sorge, wenn sowas auf mich zufliegt und Leucht- und Blinksignale von dich gibt. Ja, und genau das wird es ja dann hoffentlich später tun. Wir sind jetzt an dem Schritt, wo wir auch diesen Controller, also den Computer, der da an Bord ist, der das ganze Ding in der Luft hält und Kompass und Sensoren und so weiter drin hat, den haben wir auch schon angeschraubt und du hast die ganzen Stecker rangemacht. Das sind wirklich Dutzende Kabel, das ist ein ganzer Kabelsalat und es gibt hier verschiedene Stockwerke. Vielleicht fangen wir mal unten an. Also unten sind hier diese Klettverschlussdinger, wo man den Akku dranhängt. So, das ist sozusagen drunter in der Mitte. Dann kommt eine Etage, was ist da alles? Da findet im Prinzip alles, was mit Stromverteilung und Strom zu tun hat, statt. Also sehr viele Kabel, die dann zu den einzelnen Motoren gehen. Die Motorcontroller sind da auch. Und ein Stromregler allgemein, der dann auch messen kann, wie viel Strom noch da ist. Ist ja relativ wichtig, das zu wissen. So, das ist der Stromregler und das ist diese Etage. Und drüber ist dann nochmal eine Platte und dann kommt die nächste Etage. Fotos übrigens davon, wie gesagt, auf dieradiowissen.de oder auch der Link auf twitter.com/netzbasteln. Das ist meine Kamera. und die macht ein Foto von unserem Pixhawk DIY Quad Kit aus Amerika, das wir zusammengebaut haben. Jetzt die nächste Etage, da oben sitzt dann eben dieser Controller, Pixhawk heißt der, was ist das? Genau, also nach der Strometage mit den dicken, fetten Kabeln kommt die Elektronik-Etage mit eher sehr kleinen, feinen, winzigen Kabeln und Steckern, die man fast nicht reinkriegt. Manche sind so Reggae-Farben, so grün, rot, schwarz, gelb. Mhm. Manche sind auch weiß. Die verbinden jetzt diesen Computer, der etliche so kleine Steckanschlüsse hat, mit dem Rest. Also da geht dann von dort ein Kabel. Kannst du mal aufzählen, was wir da jetzt alles angeschlossen haben? Mhm. Es gibt einen kleinen Lautsprecher, der dann Tonsignale der machen kann. Wenn so die Batterie fast leer ist. Ja, oder wahrscheinlich auch, wenn man das Ding einschaltet. Wir haben es ja noch nicht eingeschaltet. Dann zu dem Funkempfänger laufen eine ganze Menge Kabel. Der Funkempfänger, der sich dann mit der Fernbedienung, die wir natürlich auch brauchen, verbindet. Dann haben wir vorne noch so eine Antenne. Nee, hinten. Die hängt so runter wie so ein Hundeschwanz. Das ist das Telemetrie-Kit. Das verbindet sich dann, ja, mit dem Computer oder mit richtig, dem Handy. Also wir haben sogar zwei Antennen hinten dran. Einmal halt für die Funkfernbedienung und dann eben noch Telemetrie. Da kann man halt Daten schicken. Da hatten wir, glaube ich, vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Also genau, dann sieht man die GPS-Position von dem ganzen Hubschrauber. Am Computer oder am Smartphone kann man das auch. Das werden wir später alles schön sehen. Ausprobieren. Ja, ja. Dann haben wir den GPS-Masten. Der ist dann schon wieder in der nächsten Etage da drauf gesetzt. Der ist so ein bisschen entfernt, damit GPS ungestört empfangen kann. Damit man weiß, wo dieser Quadrocopter ist. Da oben ist auch noch ein Kompass drin, braucht man auch. Ja. Der soll natürlich auch möglichst weit weg von allen metallischen Schrauben sein. Wenn wir das nachher kalibrieren, müssen wir auch rausgehen aus unserem Wohnmobil, weil da ist auch einiges magnetisch. So, das ist im Wesentlichen also der Quadrocopter, unser Kit. Wie schwierig war es jetzt, das zusammenzubauen? Eigentlich erst ziemlich. Das war schon relativ einfach, ne? Ja. Also bis auf das Telemetrie-Kit, wo ich noch ein Kabel umbauen musste, damit es passt. Aber sonst alles ziemlich straightforward. Ja. Jetzt steht in der Anleitung, als nächstes muss man kalibrieren. Da verbindet man den dann, diesen Controller per USB mit dem Computer und dann kann man die Motorentest laufen lassen. Erstmal schrauben wir aber jetzt hier noch die oberste Etage drauf und dann ist die Hardware eigentlich fast fertig. Also ein paar Kabel könnte man auch noch umlegen. Ja, fliegen also wird er vielleicht schon können. Ja, mal gucken. Hallo, hier ist eine Stunde Netz basteln und natürlich hat es länger gedauert mit dem Quadrocopter-Aufbau und Kalibrieren, was wir gerade noch vor der Musik versprochen hatten, dass wir uns gleich wieder melden, waren für uns fast 24 Stunden. Jetzt sitzen wir aber dafür in einem Auto und fahren zu dem Sportplatz von dem Dorf, in dem wir mal aufgewachsen sind. Und ich habe da auch im Fußballverein gespielt. Da hinten rüber, oder was meinst du? Den Parkplatz vielleicht. Wir wollen jetzt jedenfalls den Quadrocopter ausprobieren. Länger gedauert hat es, warum? Naja, wir hatten noch Probleme mit dem Funkempfänger. Momentan ist es so und eigentlich, naja, also wir trauen uns das mal, ne? Sieht uns ja keiner. Ist ja nachts und auf dem Sportplatz. Und wir sind ja nur im Radio. Ja. Ist nämlich so, dass der Funkempfänger noch ein Problem hat. Und es kann passieren, dass plötzlich alle Werte, also sowas wie die Lenkung und ob er nach oben oder unten fliegen soll, sich plötzlich um sowas wie 50% verschieben. Das wäre dann ungefähr so, als würde ein Auto von alleine Gas geben und die Lenkung einschlagen. Und man kann es nicht verhindern und es kommt plötzlich. Aber wir haben uns jetzt gedacht, naja, wir probieren es mal, weil wir auch ein paar Backups haben. Wir können einfach die Fernbedienung ausschalten und dann sollte die Drohne von alleine landen. Genau, das bedeutet, dass sie dann mit der genau an die GPS-Position zurückkehrt, wo sie auch gestartet ist. Die Frage ist natürlich, wer sie jetzt startet. Also ich würde ja fast sagen, dass ich das besser übernehme, weil wie viele Drohnen sind ihr schon davon geflogen? Mir ist tatsächlich schon eine Drohne, so ein Quadrocopter weggeflogen. Das war eher so ein Spielzeugteil, was aber schon 300 € gekostet hat. Und ich war einer der ersten in Deutschland, der sich das beim Mediamarkt damals gekauft hat, so eine AR-Drohne. Und die ist mir dann in Berlin an der Volksbühne am gleichen Tag, also am Abend, da wollte ich das einer Freundin vorführen. Und dann habe ich die so gesteuert mit dem iPad und die ist immer höher geflogen und immer höher. Und dann ist die einfach in den Berliner Nachthimmel davon geflogen. Das ist immer noch unglaublich. Das war vor ein paar Jahren. Und ich habe sie nie wieder gefunden und ich habe dann auch keinen Zettel aufgehängt, Drohne entflogen. Und später haben wir uns dann nochmal so die gleiche nochmal gekauft. Die hatte dann nicht mehr diesen Bug, der dafür gesorgt hat, dass das nämlich manchmal passiert. Das war noch so eine Software-Angelegenheit bei der ersten Version dieses Spielzeug-Quadrocopters. Der, den wir jetzt ausprobieren, der ist eher nicht mehr so, ist schon auch ein Spielzeug für größere Jungs. Seriöseres Spielzeug. Genau, und das probieren wir jetzt mal aus. Wir steigen jetzt aus dem Auto aus und gehen ja nachts um 1 Uhr auf einen Sportplatz irgendwo in Bayern zwischen München und Augsburg. Der Wind rauscht, man hört am Horizont Mähdrescher die Felder abmähen. Es ist fast Vollmond, man sieht auch ein paar Sterne. Angeblich soll es heute Nacht auch lauter Sternschnuppen geben. Aber die interessieren uns nicht so sehr wie der Quadrocopter. Los geht's. Aber ist nass. Ja, der Rasen ist ein bisschen nass, aber das macht nichts. Der ist gut gemäht, wie es bei einem anständigen bayerischen Sportplatz halt so ist. Deswegen ist auch der FC Bayern deutscher Meister. Jetzt richten wir mal die Taschenlampe auf den Quadrocopter. Nachts liegen ist wahrscheinlich voll die bescheuerte Idee. So. Und der Hauptpilot, Kaspar, steckt jetzt mal den Akku an. Und was passiert jetzt? Das ist eine faszinierende Melodie, die heißt, es ist alles okay, oder wie? Genau. Jetzt verbinde ich mal die Telemetrie mit meinem Telefon. Eine Zusatzantenne an deinem Handy, die dann nochmal die Daten ausliest. Genau. Da sehen wir jetzt hier auch den Ort, wo wir sind. Fotos vom Erstflug gibt es nicht auf deradiowissen.de, weil es ist zu dunkel. Dafür beschreibe ich jetzt, was passiert. Der Quadrocopter blinkt in verschiedensten Farben, rot, gelb, grün, blau. Alle Farben kann man sehen. 1, 2, 3, 4, 5 Lampen sieht man auf jeden Fall. Und der GPS-Sensor blinkt auch schon leicht grün. Das heißt, er hat schon wahrscheinlich die Position rausgefunden, wo wir sind. Hat er. Ich sehe hier auf einer kleinen Google Map, wo wir sind. Auf meinem Telefon. Der Quadrocopter weiß, wo wir sind und wo er dann auch im Zweifel zurückkehren sollte. Strommasten gibt es hier keine. Es gibt wahrscheinlich noch viele Dinge, die man dann trotzdem noch beachten sollte, wenn man so ein Ding startet. So, der erste Flug. Okay. Jetzt, was machst du jetzt? Du machst es so. Ich muss jetzt armen. Da muss ich erstmal auf den roten Knopf drücken. Also der Quadrocopter hat einen roten Knopf, der blinkt auch. Ich drück mal drauf. Nochmal so eine verheißungsvolle Melodie. Die Propeller haben schon kurz gezuckt. Genau. Und jetzt nehmen wir mal mit Sicherheitsabstand. Ja. Und ich leuchte mal auf die Drohne gerne. Ich leuchte auf die Drohne und der Pilot bewegt es. Jetzt piept sie nochmal, Achtung. So, und jetzt geht's los. So. Langsam wird die Drehzahl höher. Die Propeller drehen sich immer höher und es hebt sich langsam in die Luft. Oh, sie fliegt, sie fliegt. Und ganz gerade fliegt sie. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und wie ist es? Also, Pause. Und jetzt sind wir in Läufer, GPS. Also, jetzt steht dieser Quadrocopter vor uns. Einfach so, als wäre der da in der Luft. Es weht ein leichter Wind. Und du kannst jetzt mit der Fernbedienung wieder mal dahinter jagen. Flieg mal zum Tor. Jetzt verschwindet das Ding langsam. Jetzt steuerst du schon wieder zurück, oder was geht? Ja, die bewegt sich, aber ich sehe gerade, dass vorwärts und rückwärts vertauscht ist. Wir fliegen ja zum ersten Mal, da muss man doch mal ran. Aber Wahnsinn, dass dieses schwere Gerät einfach fliegen kann. Unglaublich. Und dieses Geräusch ist echt krass. Sehr genau. Und bleibt einfach, wo sie ist. Wenn ich alle Kontrollen loslasse, die beiden Joysticks loslasse, dann bleibt sie einfach, wo sie ist. Egal wo, irgendwo in der Luft. Jetzt lassen wir es mal nach oben steigen. Jetzt ist sie vielleicht bei 4 Meter in der Luft. Jetzt noch weiter hoch. Jetzt wieder langsam runter, weil das wird dann doch zu gefährlich. Ich weiß gar nicht, wie der Akku so ist. Ich lande jetzt lieber nochmal und gucke mal auf die Akkuspannung. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Yippie. Das ist eine Stunde Netzbasteln bei deradiowissen am Mittwochabend und ihr habt gerade einem wirklich historischen Moment beigewohnt, zumindest für uns, mein Bruder und mich. Die Gebrüder Metz haben es gerade geschafft, einen Quadrocopter zum ersten Mal steigen zu lassen. Das ist eine Sache, die sie sich seit 8 Jahren oder so gewünscht haben, wa? Wahnsinn, ich kann es gar nicht glauben. Der ist wirklich geflogen, dieses schwere Ding mit den kleinen Propellern, diesen kleinen Motoren. Und es stand ziemlich stabil in der Luft. Keine Schwerkraft, ja. Und ja, dann war echt gut. Also ich habe den am Anfang gestartet, das war dann noch in so einem simplen Modus. Da wird er gesteuert wie ein normales Flugzeug im Prinzip. Und dann habe ich einfach hier einen Schalter umgelegt und plötzlich stand er in der Luft. Ja. Als hätte man ihn dahin genagelt. Es hat schon ziemlich gut funktioniert und wir hier nachts um 1 auf einem Sportplatz in einem bayerischen Dorf in der Nähe von München und Augsburg werden jetzt mal noch ein bisschen weiter Experimente machen, aber dann vor allem bei Tageslicht weiterfliegen. Und dann hören wir uns wieder im Radio. Die nächste Musik ist also nochmal ein Zeitsprung. Eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend bei deradiowissen am 13. August. Wir kommen in die letzte Runde und so klingt unser Quadrocopter, den wir gebaut haben. kleiner Witz am Rande, das ist natürlich unser Hü-Wagen, unser rollendes Hümermobil, unsere Werkstatt, in der wir den Quadrocopter gebaut haben. Und mit diesem Wohnmobil fahren mein Bruder und ich jetzt auf eine Wiese, um mal richtig damit zu fliegen, auch bei Tageslicht. Meinst du, es klappt? Bestimmt. Es sind jetzt 2 Tage vergangen, seitdem wir den Quadrocopter gebaut haben. Wir haben ziemlich viel gelernt, oder? Also ich habe die beiden Tage fast nur gelesen, wie man den eigentlich fliegt. Das ist nämlich ganz schön kompliziert, aber es gibt wahnsinnig viel im Netz dazu zu finden. Und die ganzen Flugmodi, verschiedene, was der alles kann, das ist schon Wahnsinn. Wir fahren jetzt auf eine ruhige Wiese und versuchen ein paar Sachen aus, unter anderem autonom zu fliegen. Wir können dem was aufzeichnen und das fliegt ja danach in der Luft. Mal gucken, ob es klappt. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. So, umso schöner die Landschaft, desto schwieriger ist es, die richtige Wiese zu finden, auf der man mal starten kann, die nicht so hoch ist, wo keine Stromleitungen in der Nähe sind, keine Straßen, die irgendwelche Autofahrer ablenken könnten. Jetzt haben wir hier was ganz Okayes gefunden. Ja, die sieht wirklich noch sehr saftig aus und wurde aber auch frisch gemäht. Und eine Stromleitung, ja, die ist vielleicht so 200 Meter weg. Das reicht aus. Und das ist eine nicht ganz abfällige Wiese, sondern die ist relativ gerade. In der Nähe von Ottmaring zwischen München und Augsburg in Bayern. Fotos von der Wiese und von dem Projekt, was wir jetzt hier starten werden, die gibt's bei deradiowissen.de oder twitter.com/netzbasteln. So, wir bauen hier mal fahren die Treppe aus von unserem Wohnmobil und holen den Quadrocopter. Jetzt mal, lass uns mal noch, bevor wir starten, kurz über den Quadrocopter reden, über diesen Bausatz. Bist du damit zufrieden? Ich meine, wir haben immerhin 1000 Euro ausgegeben. Ja, ich bin sehr zufrieden. Also der fliegt gut. Ein bisschen behäbig ist er, weil er doch recht schwer ist. Aber wir haben ja noch einen Ersatzrahmen und es wird dann aber mal die nächste Stufe, dass man auch alle Kabel kürzt und einfach ein bisschen mehr Gewicht spart und einen kleineren Rahmen nimmt. Und würdest du das jetzt zu Einsteigern empfehlen? Wahrscheinlich ist es besser, wenn man wirklich totaler Einsteiger ist. Wir hatten ja schon mal so einen Quadrocopter, so eine AR-Drone, dann erstmal mit sowas anzufangen, oder? Ja, also das ist schon so ein Pro-Hobby-Ding. Also da muss man echt Lust haben, viel zu basteln, viel zu tunen und nichts, was man auspackt und damit fliegt. Wenn es einem nur darum geht, dann sollte man vielleicht eher in den Elektronikhandel mal gucken, was es so im Preisbereich zwischen 80 und 200 Euro gibt. Also es gibt da inzwischen auch schon echt viele fertig. Auch so, die dann auch drinnen fliegen können und nichts kaputt machen. Das ist ja ein richtig krasses Gerät, mit dem man auch sich die professionelle Luftbildaufnahmen machen könnte und wo man eigentlich in einen Modellbauclub eintreten müsste. Machst du das jetzt? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube auch nicht. Aber fliegen wollen wir jetzt auf jeden Fall mal. Es gibt ja da verschiedene Funktionen, wo der auch autonom fliegen kann. Man kann ihm mit einer App sagen, wie er fliegen soll. Aber erstmal Akku anschließen. Das ist alles jetzt schon relativ routiniert. Also der Akku hält ungefähr 10 Minuten, vielleicht 15. Das haben wir noch nicht so ganz ausprobiert. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir schnell unsere Aufnahmen kriegen. 10 bis 15 Minuten, da kommt man schon ein paar hundert Meter hoch. Ich glaube, die maximale Flughöhe, die man fliegen darf, aber da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, ist, glaube ich, 300 Meter. Das ist schon krass genug weit oben. Da sieht man, glaube ich, dann bis nach Augsburg. Mal gucken, was dann die HD-Kamera zeigt. Wollen wir einen Tisch? Montieren wir die mal? Dann kann ich mein Laptop ausklappen. Okay, ja, gut. Das ist nur das Geräusch von einem kleinen Flugzeug, was hier auf dieser Wiese, auf der wir uns jetzt breit gemacht haben, auch so an der am Rande vorbeifliegt. Das ist eine Wiese an einem Schotterweg und am Waldrand. Wir haben hier einen Tisch aufgebaut, 2 Stühle und auf dem Tisch, da steht ein Notebook und auf der Wiese liegt eine Decke und auf der Decke, da steht unser Quadrocopter und der soll jetzt eine Mission ausführen, die du, Kasper, programmiert hast, weil so per Fernbedienung fliegen ist ja langweilig. Es geht ja darum, dass die Zukunft eigentlich ist, dass die Dinge autonom fliegen. Also du hast jetzt programmiert, dass der was machen soll? Ja, ich wollte mir ja mal die Landschaft hier so im Umkreis anschauen. Deswegen habe ich einprogrammiert, dass er startet, auf 100 Meter steigt, nur erstmal einen kleineren Wert genommen und dann einen kleinen Kreis fliegt, immer wieder mal ein paar Sekunden Pause macht da oben, weil die Kamera ja dran ist und dann wieder landet. Das ist eigentlich das große Ziel und das Finale dieser Sendung. Wird es klappen, dass der Quadrocopter gleich ganz von selbst nur vom Laptop einmal gesteuert? Du hast ihm jetzt die Missionsdaten übertragen. Da kann man so richtig GPS-Daten eingeben und um wie viel Grad er sich drehen soll. Das hast du per Funk übertragen. Wo die Kommandos ausgeführt werden sollen. Da steht es zum Beispiel sowas wie Go-To, Latitude 48,329,1550, Longitude 11,0 und so weiter. Und so weiter. Und man sieht hier aber auch eine Google Map, also eine Satellitenaufnahme, wo dann so verschiedene Punkte eingezeichnet sind, was der Quadrocopter in der Luft anstellen soll. So, und jetzt musst du hier auf Start drücken, vielleicht nochmal hinlaufen oder jetzt drückst du auf Start und dann gucken wir, was passiert. Ich muss den erstmal einschalten jetzt. Armen. In der Ferne piept also jetzt der Quadrocopter, der wurde nochmal neu gestartet. Die Missionsdaten sind übertragen, oder? Ja. Jetzt müssen wir noch warten, bis er die GPS-Position ganz genau weiß. Ist uns auch ziemlich wichtig, sonst fliegt er uns ja davon. Jetzt schalten wir mal den Zeitraffer an. Der Zeitraffer ist wieder ausgeschaltet. Jetzt sind wir wieder hier auf der Wiese und jetzt könnte es gleich gehen. Die Kamera läuft, ne? Ja, heldenhaft läuft Kasper jetzt zum Quadrocopter hin und drückt auf einen Knopf. Und los geht's. Er dreht sich ganz wahnsinnig schnell. Immer im Kreis. Wie ein Karussell schraubt sich der Quadrocopter in die Luft. Warum macht er das? Was ist das denn jetzt? Oh nein. Da stimmt was nicht. Hoffentlich kommt er wieder runter. Der schraubt sich wirklich richtig so mit ein paar Umdrehungen. Du hast ihn wohl falsch programmiert. Ja, vielleicht. Ich drücke jetzt mal auf den Knopf, dass er wieder landen soll. Jetzt kommt er wieder runter. Und dreht sich dabei auch. Das wird ein ganz schönes Karussellvideo. Rudelt auch ein bisschen in die falsche Richtung, da wo die Bäume sind. Return to launch, bitte. Ja, ja, ja. Und jetzt ist er ganz woanders. Der Wind hat ihn ganz schön abgetrieben. Ich renne über die Wiese dem Quadrocopter hinterher. Langsam ist es nicht mehr witzig. Kasper, was ist das? Ich renn mal da hinterher, oder? Ja. Ganz außer Atem bin ich zurück, da wo ich das Aufnahmegerät habe liegen lassen und bin 200 Meter durch eine tiefe Wiese mit Brennnesseln gerannt und dann über einen Stoppelacker, wo dann tatsächlich irgendwo der Quadrocopter gelandet ist. Wir haben ihn also wiedergefunden, er ist aber komplett in die falsche Richtung geflogen. Wie konnte das passieren? Ja, ich dachte, wenn wir jetzt nur autonom fliegen, dann ist uns dieser Empfänger-Bug, den wir gerade haben, von dem wir ja schon erzählt haben, dass er manchmal in die falsche Richtung plötzlich abhaut, uns ja egal, weil wir fliegen ja nicht über die Fernbedienung, die Funkfernbedienung, die von dem Bug betroffen ist, sondern über einen Computer. Aber ich habe dann, damit es überhaupt losgehen kann, kurz die Fernbedienung eingeschaltet und wieder ausgeschaltet und dachte, dass dann die Werte, die die Fernbedienung sendet, wieder auf Null sind sozusagen, wenn man sie wieder ausschaltet. Aber und das war aber nicht so, die hat dann weitergesteuert, so wie ein Auto, wo das Lenkrad voll eingeschlagen ist, genau, und dann fährt genau, los. Genau. Und jetzt dachte der die ganze Zeit, ich hätte den Steuerknüppel nach unten rechts gehalten. Und deswegen hat er sich so gedreht und ist irgendwie in eine Richtung total abgehauen und dann noch mit dem Wind ein bisschen gepustet worden. Wir hatten echt wahnsinniges Glück, weil da waren große Überlandstromleitungen und ein Dorf. Ich glaube, das ist jetzt erstmal das Ende von dieser einen Stunde Netzbasteln. Wir melden uns später nochmal irgendwann in einer zukünftigen Sendung und berichten, was mit dem Quadrocopter passiert ist. Es ist schon ein wahnsinnig komplexes System aus Technik, Programmierung, Material. Das ist schon, also ganz viel Internetwissen. Ich meine, so, diese Dinger sind ja im Internet entstanden durch Enthusiasten, die einfach Lust hatten, sowas zu bauen und konnten sich dann durchs Netz austauschen. Ja. Haben inzwischen große Firmen gegründet und ja, es ist Wahnsinn. Aber das ist eben auch sehr komplex und sehr groß, weitreichend. Was passiert, wenn man sich nicht genügend einarbeitet in die Materie dann, und einem dann fast der Quadrocopter davonfliegt oder wirklich davonfliegt? Wenn man sich nicht genügend in die Materie einarbeitet und dann bei einem Unglück passiert, das habt ihr jetzt gerade selber gehört. Ihr könnt auch das Video angucken von diesem fehlgeleiteten Flug und der Notlandung bei dieradiowissen.de und dann durchhangen zu einer Stunde Netzbasteln. Das war's für dieses Mal. Ich verabschiede mich. Don't try that at home. Und wir berichten später weiter, was mit der Drohne noch passiert ist. Tschüss, sagt Moritz Metz und Kasper Metz. Bye, bye.